komisch still heute. Oh, hallo David. Ich meine, kein Mensch zu sehen, weit und breit. Was? Wie? In der Nachrichtenabteilung. Du kommst spät. Nein, im Gegenteil. Was liest du da? Es ist gleich 5:30. Um 6 fängt mein Dienst an. Was liest du denn da? Sonst kommst du doch immer schon um 5. Richtig. Eine Stunde früher als nötig. Und heute bin ich eine halbe Stunde früher gekommen. Und diese halbe Stunde früher ist eine halbe Stunde später als normal. Du bist doch nur verwöhnt. Was gibt's Neues? Nichts. Keine Nachrichten ist gleich gute Nachrichten, was? Nein, David. Keine Nachrichten ist gleich keine Nachrichten. Was bitte liest du da? Ist dir nicht aufgefallen, dass in der ganzen Nachrichtenabteilung kein Mensch zu sehen ist? Das habe ich doch haargenau gesagt, als ich hereingekommen bin, denke ich. Worauf starrst du da die ganze Zeit? Den Scheck von der Lohnbuchhaltung. Hast du keinen bekommen? Nein. Ich lasse mir mein Gehalt jeden Monat überweisen, du nicht? Ich rede nicht von deinem Monatsgehalt, sondern von der Abfindung. Ach so. Bin ich endlich arbeitslos, ja? Ja, wie ich auch. Ach Gott, ich Dummkopf. Heute ist ja der 1. April. Nein, der 19. Juni. Na, dann ist ja alles klar. Aber warum gibt's in der Kantine keinen Kaffee? Keinen Kaffee? Er beschwert sich, dass er keinen Kaffee kriegt. Allerdings. Auf dem Weg nach oben wollte ich mir wie üblich einen Kaffee mitnehmen. Aber es gibt keinen. Und das gab's noch nie. Und so habe ich mich gefragt, als ich durch die Kantine ging, warum zum Teufel gibt es heute keinen Kaffee in der BBC-Fernsehkantine? Und ich frage es mich immer noch. Das Personal ist auf einer Versammlung. Was für eine Versammlung? Der Gewerkschaft. Ach so. Na ja, dann brauchst du mir meinen Kaffee, mein Engel. Hm? Es gibt keinen Kaffee! Und das ist wie mit den Nachrichten, ja? Kein Kaffee ist gleich kein Kaffee? Was ist das für ein Brief auf meinem Schreibtisch? Das ist zweifellos der Scheck mit deiner Abfindung. Woher willst du, dass du sicher bist? Weil auf meinem Schreibtisch der gleiche Brief lag. Öffne ihn und lies. Sehr geehrter Mr. Ludlow, wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass aufgrund von Umständen, auf die wir keinen Einfluss haben, die British Broadcasting Corporation per 19. Juni ihren Betrieb einstellt. Steht in deinem Brief das Gleiche? Klar. Wir sind auch vervielfältigt. Wir möchten Ihnen bei dieser Gelegenheit unseren Dank für Ihre Tätigkeit in diesem Hause aussprechen und Ihnen alles Gute für Ihren weiteren beruflichen Weg wünschen. Beigefügt finden Sie einen Scheck mit unserer Abfindungszahlung sowie zu eventueller Vorlage bei einer anderweitigen Bewerbung ein Empfehlungsschreiben. Ist dein Empfehlungsschreiben auch hektografiert? Ist es. Sollten Sie noch Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit der Personalabteilung bis spätestens 17 Uhr am 19. Juni in Verbindung. Hochachtung. Das finde ich ja besonders gut. Seit wann hast du dein Schreiben? Seit 5:10. Sie haben also die BBC zugemacht. Beziehungsweise die BBC sich selbst. Und ich habe recht verstanden, dass du gesagt hast, es gäbe nichts Neues? Deswegen ja die Gewerkschaftsversammlung. Weswegen? Wie man die Meldung über den Sender kriegt. Sie wollen das auf eigene Faust versuchen, glaube ich. Ja, warum bist du dann nicht hingegangen? Weil ich auf dich gewartet habe, damit wir zusammen die Abteilung vertreten. Die Gewerkschaft wird bestimmt was unternehmen. Tja, was? Eine Resolution beschließen, die sie einer Zeitung übergeben. Welcher Zeitung denn, Joanna? Weißt du nicht mehr, was du selbst verkündet hast? Was? Dass als letzte englische Zeitung vor 3 Monaten der Morningstar sein Erscheinen eingestellt hat, nachdem die Russen sich geweigert hatten, die 70-prozentige Steigerung der Druckerlohnkosten zu subventionieren. Wo bleibt ihr denn? Alles wartet auf euch. Ich bin noch gar nicht da. Ich komme erst um 6. Herrgott, David. Bei der Versammlung geht es um 100.000 Jobs. Sei doch nicht gleich so dramatisch. Und wenn schon. Verschaff mir einen Kaffee, Ralph. Es ist allgemein bekannt, dass ich ohne Kaffee nicht funktioniere. Jetzt hör mir mal gut zu, Mr. Keep Smiling. In den 10 Jahren, die ich jetzt die Gewerkschaft führe, hast du dich immer nur gedrückt. Aber die Kameraleute und Aufnahmeleiter sich die Hintern wundstreiken lassen, damit du deine 70.000 im Jahr kassieren konntest. Im vergangenen Jahr hast du 7 Streikaufrufe ignoriert. Beruhig dich, Ralph. Wir kommen gleich runter. Für dich gilt das Gleiche, Joanna. Los, lüpfe deinen allerwertesten Dave. Ich bin gerade erst gekommen. Ich muss das Ganze erst einmal verdauen. Gib mir noch 10 Minuten. 5. Wenn du dich nicht in 5 Minuten unten blicken lässt, hast du ein Disziplinarverfahren. Du und deine Disziplinarverfahren. Dann fliegst du raus aus der Gewerkschaft und hast in diesem Land zum letzten Mal einen Arbeitsplatz gehabt. Okay, 5 Minuten. Aber spiel dich hier nicht so auf, ja? Wenn ich irgendwelche gewerkschaftlichen Fragen mit dir zu bereden habe, komme ich in dein Büro und klopfe vorher an. Hier handelt es sich um mein Büro, Ralph, und du bist einfach hereingeplatzt. Also verschwinde jetzt! 5 Minuten. Ich wäre mal ein bisschen vorsichtiger mit ihm, David. Und ich finde, wir sollten runtergehen. Ich muss erst noch telefonieren. Würdest du dich heute Abend zu einem schicken Essen einladen lassen? Wohin? Zum Beispiel in den Regierungsclub. Ach nee, wer lädt mich denn in den Regierungsclub ein? Seine Exzellenz, der Informationsminister. Lawrence Hawker? Den kennst du? Und ob ich den Bruder kenne. Und Mr. Ludlow hat sich für die Ente à l'Orange entschieden. Sehr wohl, Mr. Hawker. Habe ich recht, David? Ja. Und zu trinken bringen Sie uns, ob der Herr Minister einverstanden ist oder nicht, den Chateau Moulin Puisquin 1970. Ja, ich wollte dich schon bitten, dass du den Wein aussuchst. Sie wissen, Harold, dass Mr. Ludlow fast so etwas wie ein professioneller Weinprobierer ist. Oh ja, natürlich. Also der Puisquin 1970. Ja. Sie haben ja hoffentlich schon eine Flasche geöffnet. Seit 2 Stunden, als wir benachrichtigt wurden, dass Sie bei uns speisen würden, Mr. Ludlow. Sehr schön. Ich habe zu ihm gesagt, er sei wohl nicht bei Trost, uns einfach bei Ihnen einzuladen, Herr Minister. Larry, bitte. Larry, Joanna. Ich würde sagen, David, ich habe deinen Anruf erwartet und den Tisch kurz zuvor reservieren lassen. Aha. Und wenn du bis 7 nicht angerufen hättest, dann hätte ich dich suchen lassen. Tatsächlich? Seit wann dieses außerordentliche Interesse an meiner Person? Och, wie kannst du das sagen, David? Und wie ich mir Gedanken um ihn mache, nicht wahr, Anne? Oh ja, und wie? Da hörst du's. Und Anne weiß mehr von meinem Innenleben als ich selbst. Mhm. Von meinem Außenleben ganz zu schweigen. Sie ist meine rechte und meine linke Hand. Und das eine oder andere Organ dazu ist meistens ein Text. Vor allem das Gehirn. Habe ich dir nicht gesagt, Anne? Wenn es noch einen respektlosen Menschen gibt, dann ihn. Und dass du ihn bestimmt mögen wirst. Und das ist der Fall. Und beruht auf Gegenseitigkeit. Aber warum wolltest du mich sprechen, Larry? Warum hast du mich angerufen, David? Nach immerhin, na, wie viel? 5 Jahren. So was? Ja. Ihr Whisky, Herr Minister? Danke. Der Chateau Puisquin 1970, mhm. Mr. Ludlow. Ja. Ja. Ja, vorzüglich. Danke. Also, David. Vielmals, Warum so plötzlich? Weil du doch angeblich der Minister für Information bist, Larry. Oh, angeblich ist gut. Ich bin's, David. Was für Informationen gibt es noch zum Minister, verflucht nochmal? Du hast das letzte verbliebene Informationsinstrument eingestellt. Ich hätte das? Ja, in deiner Regierung. Na, was heißt meine Regierung? Das ist deine Regierung, jedermanns Regierung, David. Wir sind die Regierung der nationalen Einheit. Hast du das vergessen? Ich weiß, du hast gegen uns gestimmt. Aber das ändert nichts daran, dass wir 87% der Stimmen bekommen haben. 87%, mein Lieber. Die britische Nation hat dieses Parteiengezänk endgültig satt. Die haben doch nur noch versucht, die anderen abzuschießen. Also hat alles aufgeatmet, als endlich eine strikt überparteiliche Regierung ans Ruder kam. Inzwischen könnten wir die Parteien genauso gut auflösen. Aber die BBC haben sie nicht zugemacht. Das wart ihr. 87% haben euch gewählt, weil ihr jedem Einzelnen versprochen habt, ihn von allen Sorgen zu befreien. Und jetzt drehen 87% die Daumen und warten darauf, dass das Versprechen eingelöst wird. Aber was macht ihr? Ihr macht zu, was noch nicht zu ist. Aber David, alter Junge, wo lebst du denn eigentlich? Man könnte ja meinen, in der Sowjetunion, wenn man dich hört. Nee. Wir haben gar nichts zugemacht. Weder die BBC noch irgendwas sonst. Können wir gar nicht. Ihr habt euch mit euren Wahnsinnskosten selbst das Wasser abgegraben. Wie 1000 andere Unternehmen auch. Erinnere dich mal bitte daran, dass wir angeboten haben, für euer Defizit Bürgschaft zu leisten, damit der Laden überhaupt noch weiterlaufen konnte. Natürlich wollten wir, wie jeder Geldgeber, der bei Verstand ist, dafür was mitzureden haben. Im Organisatorischen und bei der Programmplanung. Großes Geschrei bei den führenden Leuten. Das ist das Ende der freien Information und so weiter und so fort. Welcher Information denn bitte? Konnte sich ja kein Mensch mehr leisten, eurem Programm zuzusehen. Aber jetzt, weil du auf der Straße stehst, da sind wir die Schuldigen. So kann man es auch drehen. Aber du hast begriffen, worauf ich hinaus wollte. Hm? Der Wein ist verflucht gut, Herr. Danke. Einmal Melone und der Lachs für den Herrn Minister. Danke. Danke. Ich bin sicher, wir gehen darin einig, David, dass freie Information der Lebensnerv einer gesunden Gesellschaft ist. Hm? Ich meine frei von Gebühren. Na? Wie soll ich das verstehen? Ich bin der Ansicht, dass Information genauso wie Bildung gebührenfrei sein sollte. Warum sollen Menschen dafür, dass sie mitgeteilt bekommen, was alles auf der Welt passiert, zahlen müssen? Weil Larry die Verarbeitung und Verbreitung von Informationen Geld kostet. Naja, klar. Aber das ist doch kein Grund, dass die Reichen sich besser informieren können als die Armen. Also hat die Regierung für Abhilfe zu sorgen. Jetzt sag mir nur noch, dass ihr vorhabt, die BBC zu verstaatlichen. Nein, David. Die BBC ist endgültig tot. Sie hat Selbstmord begangen. Wie vorher die Zeitungen, weil niemand sie sich mehr leisten konnte. Die Engländer wurden zur schlechtest informierten, unwissendsten Nation der zivilisierten Welt. Ich dachte, das wären sie seit jeher gewesen. Das habe ich dir gesagt, Anne. Und dabei hat er gerade seinen Job verloren. Aber er macht noch unterm Galgen Pointen. Tja, so ist er eben. Er denkt immer noch, ich scherze. David, ich werde das ändern. Was? Ich werde jedem britischen Bürger freien Zugang zu freier Information verschaffen. Und das gebührenfrei. Wie? Und zu niedrigen Produktionskosten. Wie? Durch Einführung, die technischen Voraussetzungen dazu sind ja bereits geschaffen, von Drahtfunk. Drahtfunk? Genauer gesagt, Rundfunk vermittels Telefonkabel. Ist das nicht technisch gesehen ein Rückschritt um 100 Jahre? Der Energieverbrauch ist minimal. Du steckst dein Radiogerät in die Telefonboxe oder genauer die Regierung übernimmt die Umrüstung. Und du drückst nur noch auf den Knopf. Kein Penny wird an Gebühren erhoben. Ich mache aus England das bestinformierte Land der ganzen Welt. Anne, Sie scheinen mir den klarsten Kopf hier zu haben im Augenblick. Hält er uns zum Narren? Aber nein, er meint es völlig ernst. Und es funktioniert. Aber sicher funktioniert es. Die Sache wird längst in anderen Ländern mit Erfolg praktiziert. Welchen Ländern? Albanien gehört dazu. Ah, Albanien. Naja, wir werden doch nicht hinter Albanien zurückstehen. Und, wie viele Stationen können Sie in Albanien hören? Ich erinnere mich jetzt. Die BBC hatte doch auch mal eine albanische Abteilung im Auslandsdienst, David. Ja? Und die haben sie dann irgendwann in den 60er Jahren geschlossen. Weißt du warum? Ich wusste nicht mal, dass sie eine hatten. Warum? Weil sie schließlich irgendwie herausgefunden haben, dass in ganz Albanien niemand mehr einen Apparat hatte, mit dem er was anderes als den eigenen Rundfunk hören konnte. Die hatten längst die Produktion oder den Import von Radios eingestellt und die vorhandenen Empfänger durch Kabelgeräte ersetzt. Jetzt habe ich kapiert, glaube ich. Du hast mich heute zum Abendessen eingeladen, um mir einen Job in deinem neuen Kabelrundfunk anzubieten. Mhm. Dear Joanna, sofern sie interessiert ist, natürlich. Sofern sie interessiert ist? Soll das heißen, ich habe interessiert zu sein, oder wie? Und dreh mir doch nicht ständig das Wort im Mund herum, David. Hör zu. Jedes Kind kennt dich. Du bist mit Abstand der beste und populärste Moderator, den wir haben. Auch wenn dir die BBC nie die Chance gegeben hat, die du verdient hättest. Aber jetzt, das soll dein Sender werden, in allen Bereichen, nicht nur in der Nachrichtenabteilung. Du wirst der Alleinherrscher sein. Und da alle wissen, dass ihr zusammenlebt, Joanna und du... Tun wir nicht. Also schön, dass ihr ein Verhältnis habt. Haben wir nicht. Aber Joanna... Er hat nie auch nur Händchen gehalten mit mir. Höre ich einen sanften Vorwurf? Und dabei ist er weit und breit als Ladykiller bekannt. Also dann werdet ihr eben im Radio in unserem weiter das glückliche Paar spielen. Und wer weiß, Joanna, ob er nicht eines Tages wirklich ihr Händchen hat. Also, was meinst du, David? Bezüglich Joannas Händchen? Nein, bezüglich des Jobs. Ja. Ich sehe nicht recht, was mir anderes übrig bleibt. Aber im Moment, Larry, ist mir erstmal nach Ferien zumute. Und Joanna bestimmt auch. Oh ja, wirklich. Aber nur irgendwas ganz Kurzes. Ich möchte am Montagabend den Sendebetrieb aufnehmen. Welchen Montag? Dem nächsten, mein Lieber. Und bis Samstag musst du dich entschlossen haben. Sonst muss ich mir jemand anderen holen. Was ist heute? Donnerstag. Kommt doch übers Wochenende zu mir aufs Land. Wie wäre das? Wir werden nur zu viert sein. Anne und ich, wir fahren morgen Abend hinaus. Anne wird euch verwöhnen, nicht wahr, Anne? Ja. Einmal Ente à l'Orange für Miss Foster und für Mr. Ludlow. Danke. Ja, danke. Soll ich dich nach Hause fahren? Ich wollte eigentlich noch einen Spaziergang machen. Und ich soll dich begleiten, vermutlich. Ein Stück an der Themse lang? Oder hast was Dringendes vor? Unterm sternenübersäten Himmel dein Händchen haltend. Was sagst du denn dazu? Wozu? Zu Radio Albanien. Naja, um mich an seine Worte zu halten, immerhin ein Anfang. Du hast dich ja mehr oder weniger dazu ausgeschwiegen. Aber ich habe alles, was er gesagt hat, mitbekommen. Und das eine und andere dazu, was er nicht gesagt hat. Als ich heute Nachmittag meinen Kündigungsbrief in den Händen hielt, ging's in meinem Kopf zu wie in einem Bienenstock. Zzz, schwärmten die Nachrichten aus, bis der Bienenstock leer war. Mein Kopf ist ein Nachrichtenstock. Ohne Nachrichten machen verliere ich meinen Verstand. Mal davon abgesehen, dass ich nichts mehr zu essen hätte. Und diese Aussicht missfällt mir. Ich meine, verrückt und wohlgenährt, in Ordnung. Hungrig und geistig gesund von mir aus. Aber verrückt und hungrig! Hast du was gesagt? Ich habe nichts gesagt. Ja, hast aber gehört, was ich gesagt habe. Und das eine und andere dazu, was du nicht gesagt hast. Wie lange kennen wir uns eigentlich, Dave? 6 Jahre. Und? Was weißt du von mir? Zum Beispiel, naja, dass du entzückend bist. Absolut hinreißend. Das weiß doch jeder. Und dass du ganz große Klasse bist als Sprecherin. Das weiß auch jeder. Wüsstest du vielleicht irgendwas von mir, was nicht jeder weiß? Ja, du bist... Ist doch lächerlich. Was willst du denn noch alles hören? Ich will dir was sagen. Du weißt von mir nichts und von anderen nichts. Du hast überhaupt keinen Blick und keine Nase und kein irgendwas für andere Menschen. Ich hab ja selbst gesagt, ich bin nur ein verfluchter Nachrichtenkoch. Bist du ja wohl. Wir hätten ihm wenigstens noch ein paar Fragen stellen sollen. Hm? Deinem Larry. Woher er zum Beispiel weiß, dass du bei der Wahl gegen die Regierung gestimmt hast. Hat er das gesagt? Na bitte, nicht richtig zugehört. Okay, hat das gesagt. Woher weiß er es? Von dir selbst? Na. Es gibt 2 Themen, die ich grundsätzlich nie mit anderen diskutiere. Meine Stimmabgabe und meine Liebeskünste. Habe ich mir schon gedacht. David? Ja? Falls du es nicht gemerkt haben solltest, du hältst meine Hand. Ja, tatsächlich. Ja. Das ja. Ja, küss mich. Darf ich dich hiermit zum Frühstück einladen? Mann, oh Mann. Ich hab schon gedacht, du fragst nie mehr. Scheint so, ich bin wirklich ein Spätzünder, was? Eine Briefmarkensammlung oder sowas habe ich dir nicht zu zeigen. Nur damit über meine Absichten kein Missverständnis entsteht. Ah doch, es gibt was Schönes zu sehen. Den Hyde Park vom Fenster aus. Am Morgen, ne? Bei Tageslicht. Kann ich dir sonst irgendwas bieten? Küss mich. Was ist denn das? Was hast du denn? Das Ding dort. Das sieht mir ganz nach dem albanischen Radio aus. Wie ist denn das hier hereingekommen? Das finde ich aber gar nicht komisch. Polizeizentrale. Mein Name ist David Ludlow. Der David Ludlow? Ja, und ich möchte einen Einbruch in meine Wohnung melden. Was wurde gestohlen? Nichts, das heißt, ich weiß nicht, aber irgendjemand ist in meine Abwesenheit eingedrungen und hat etwas hinterlassen. Eine Bombe? Es sieht eher wie ein Radioapparat aus. Ach so. Kein Grund zur Sorge, Mr. Ludlow. Die werden derzeit in jedem Haushalt installiert. Ohne Genehmigung? Die Genehmigung des Innenministeriums liegt selbstverständlich vor, Mr. Ich spreche von der des Wohnungsinhabers. Der Besitz eines Geräts ist obligatorisch, Sir. Aber die Installierung als solche ist kostenfrei. Und wenn ich das Ding aus dem Fenster werfe? In dem Fall würde ein neues Gerät angebracht. Aber Sie könnten wegen mutwilliger Beschädigung von Staatseigentum belangt werden, Mr. Ludlow. Wenn Sie feststellen sollten, dass Sie tatsächlich bestohlen wurden, bitten wir Sie um umgehende Nachricht. Für diesen Fall sind wir gehalten, über das Ministerium eine Strafverfolgung gegen die jeweils tätig gewesenen Techniker einzuleiten. Aber man hat mir etwas gestohlen, verdammt nochmal! Sir? Meine Freiheit! Bedauere, Sir. Die hat Nerven. Sag mal, kann ich dir irgendwas bieten? Nur dich selbst. Oh, was ist eigentlich los mit mir? Da unterhalte ich mich mit so einer blöden Kuhfrau-Polizistin. In meinem Schlafzimmer wartet ein reizendes Geschöpf auf mich. Ja, mir unbegreiflich, warum ich die nicht schon viel früher zum Frühstück eingeladen habe. Vögel mit mir. Oh, nicht da küssen. Oh mein Gott. Nicht da, bitte. Nicht. Oh, oh doch. Oh, oh ja. Also ich. Oh Gott. Ich hatte mir schon gedacht, dass du so ein Teufel bist. Ja, wie das? Weil du so eine gewisse Art hast, BBC zu sagen. Zu sehr viel Schlaf kommen wir zwar nicht heute Nacht, was? Es ist schön mit dir, David. Wie spät ist das? Gleich 4. Man hört schon die Vögel in deinem Hyde Park. Verdammt, wer ruft denn noch da nur spät in diesem. Ja? Mr. Ludlow. Ja? David Ludlow. Ja, verdammt nochmal, wie sind Sie? Bitte hören Sie gut zu, Mr. Ludlow. In der rechten Außentasche des Jacketts, das Sie gestern Abend getragen haben, finden Sie einen Zettel mit einer Telefonnummer. Was? Wie sind Sie da hineingekommen? Bitte rufen Sie diese Nummer so bald wie möglich an. Von einer Telefonzelle aus. Nicht von Ihrem eigenen Apparat. Warum? Worum geht es? Bitte tun Sie, was ich Ihnen sage. Nein, es hat sich nicht wie ein Witz angehört. Was ist los? Willst du weg? Ich bin gleich wieder zurück, mein Engel. Bitte? Hier David Ludlow. Ich sollte diese Nummer anrufen. Ich sage, dass Sie gleich angerufen haben, David. Anne? Sie? Ja, was zum Teufel? Das neue Radio in Ihrer Wohnung enthält eine Abhörvorrichtung und jedes Wort wird überwacht. Heiland. Außerdem wird Ihr Haus beobachtet und Sie selbst werden auf Schritt und Tritt beschattet. Anne, wie kommen Sie denn dazu? Versuchen Sie, Ihre Verfolger abzuschütteln und kommen Sie heute Mittag um 12:30 ins Conowe Hotel. Ich erwarte Sie in Zimmer 207. Ja, was ist denn nur los, Anne? Ich verstehe. Ihr Leben ist möglicherweise in Gefahr. Sagen Sie zu niemand etwas von unserem Treffen. Auch nicht zu Joanna. Und kein Wort von unserem Telefonat. Um 12:30 also. Wer ist da? David. Kommen Sie herein. Hallo, Anne. Im Bett? Machen Sie die Tür zu und schließen Sie ab. Wie sind Sie hergekommen? Mit einem Taxi. Ist man Ihnen gefolgt? Ein dunkelblauer Citroën fuhr hinter mir her. Das sind Sie. Konnten Sie sie abschütteln? Ich glaube. Also nein. Hat man Sie unten am Empfang gesehen? Ja. Ich habe gesagt, ich würde erwartet. Oh, nein. Sie sind ein Esel, David. Ziehen Sie sich aus, so rasch Sie können, und kommen Sie zu mir ins Bett. Sie wissen vermutlich, wie gut Sie mir gefallen. Und früher oder später wäre das bestimmt fällig geworden. Sie haben mich mit in Gefahr gebracht. Jetzt tun Sie, was ich Ihnen sage, rasch. Hilfe, ich werde vergewaltigt. Sparen Sie sich Ihre Irrsinn. Witze für später auf. Schneller, David, die sind doch jeden Moment hier. Ich habe erstens kaum geschlafen heute Nacht, weil ich zweitens mit Joanna geschlafen habe. Und ich bin drittens keine 20 mehr. Also bitte nicht böse sein, Anne, wenn es jetzt nicht klappen sollte, ja? Aber ich will doch gar nichts von Ihnen, David. Nur so tun. Die Welt schnappt über. Los, schneller. Wer ist jeden Moment sind hier, Sie? Anne? Los, fangen Sie an. Keine Bewegung. Hände hoch. Was zum Teufel? Was fällt Ihnen ein? David Ludlow. Mein Fernsehstar und Ladykiller. Macht seinem Ruf Ehre. Mitten am Tag. Ich fürchte, wir haben uns getäuscht. Ein Irrtum unsererseits, Mr. Ludlow. Ich bitte um Entschuldigung. Wer hat den Hinweis bekommen, dass sich hier in diesem Zimmer Verbrecher aufhalten, hinter denen wir hier sind? Sind Sie von der Polizei? Sozusagen. Dann zeigen Sie mir Ihre Ausweise. Ich werde mir die Namen notieren und mich beschweren. Er will unsere Ausweise sehen. Dann müssen Sie sich aber freundlichst aus dem Bett bemühen, Mr. Nadlow. Lieber nicht. Sie würden uns nicht einen kurzen Blick auf die Dame erlauben. Ihr Gesicht, meine ich. Verschwinden Sie. Nicht jemand, für den wir uns interessieren sollten, meine ich. Raus, jetzt! Nochmals unsere Entschuldigung, Mr. Nadlow. Madam, bitte lassen Sie sich jetzt nicht länger aufhalten. Verschwinden Sie jetzt endlich! Das Schloss funktioniert nicht mehr, fürchte ich. Sollen wir das bitte nicht Störungsschild an den Türgriff hängen? Machen Sie das. Ja. Waren das die Kerle im dunkelblauen Citroën? Ja. Na, da hat man sie wenigstens mal zu Gesicht bekommen. Wir hatten verdammtes Glück. Warum? Weil sie mich nicht erkannt haben. Larry würde uns glatt umbringen lassen. Sie lieben ihn nicht wirklich, nicht wahr? Ich habe das gemerkt gestern Abend. Lassen wir das. Wie haben Sie sich mit dem Job entschieden? Noch gar nicht. Seit unserem Treffen plagen mich ein paar Fragen. Woher weiß Larry, dass ich mit Nein gestimmt habe bei der Wahl? Das war das Erste, was er als Minister betrieben hat. Herauszufinden, was ich gewählt habe? Herauszufinden, wer sich hinter den 13% Nein-Stimmen verbirgt. Die Liste ist inzwischen komplett, bis auf den letzten Namen. Wie wäre denn das möglich gewesen? Die geheimen Wahlen waren seit jeher eine der größten Fiktionen im britischen parlamentarischen System. Nicht doch. David, jeder Stimmzettel ist mit einer aufgedruckten Nummer versehen, nein? Doch, ja, und? Die Wählerlisten enthalten die korrespondierenden Nummern. Nach der Wahl werden doch Wählerlisten und Stimmzettel getrennt vernichtet. Wurden. Diesmal hat man sie zusammengefügt. Und so ist Larry zu seiner Liste gekommen. Das ist kein Scherz, Ann? Nein. Und noch weniger ein Scherz ist, dass eine ganze Anzahl von Oppositionswählern bereits verschwunden ist. Sogar von einem Internierungslager auf den Hebriden ist die Rede. Wie viele sind insgesamt verschwunden? Wir wissen von rund 300.000. Sie haben wir gesagt. Wer ist wir? Sagen wir einfach ein Kreis von Freunden, ja? Ja. Ann, bin ich der Erste, dem Larry den Job angeboten hat? Die Antwort ist nein. Hab ich mir doch gedacht. Larry hat es bei ungefähr 2 Dutzend Leuten vom kommerziellen Fernsehen versucht, beim halben Dutzend von BBC-Fernsehen und bei rund 20 Rundfunkleuten. Und keiner wollte. Sie haben ihm einer wie der andere die kalte Schulter gezeigt. Das technische Personal, das hat er natürlich beisammen. Aber was ihm immer noch fehlt, sind Namen. Namen, die die Leute kennen. Sie sind sozusagen seine letzte Hoffnung. Und sie dürfen auch nicht akzeptieren. Danke für die erschöpfende Auskunft. Dann steht, wenn ich das recht sehe, der schon 3-mal zur beliebtesten Fernsehpersönlichkeit des Jahres gewählte David Ludlow vor der Alternative, einer konsequent verkabelten, bespitzelten und zum Teil bereits gefangen gesetzten Nation mit viel Tralala monopolisierte Propagandanachrichten zu verkaufen, oder sich der Reihe der Kollegen anzuschließen, die zwar nie zur beliebtesten Fernsehpersönlichkeit des Jahres gewählt wurden, dafür aber nicht mehr unter den Lebenden weilen. Eine feine Alternative. Außer natürlich, er besteigt unverzüglich seinen Wagen und schifft sich auf eine Fähre nach Frankreich, Belgien oder Holland ein. Das ist keine Alternative mehr. Nein? Ich hätte gedacht, das wissen Sie. Seit vergangenen Monat kann niemand mehr das Land ohne Ausreisevisum verlassen. Und das Visum stellt wer aus? Nein, nicht doch. Doch? In Ihrem Fall der Minister persönlich. Dass Sie den Albaniern nicht alles zu verdanken haben. Gott erhalte Sie. Ann. Oh ja. Was? Es ist schön, wie du mich streichelst. Ann, was soll ich tun? Mach weiter. Habe ich überhaupt noch eine Wahl? In meiner Handtasche steckt ein Kuvert. In dem Kuvert findest du 2 wichtige Papiere und eine Kassette, die du dir bitte anhörst, falls du noch immer versucht sein solltest, Larrys Job anzunehmen. Sagst natürlich niemand, woher du das Band hast, auch nicht Joanna. Was enthält denn das Band? Eine Unterhaltung über dich, die Larry gestern Abend mit einem Unbekannten geführt hat, den du möglicherweise identifizieren kannst. Aber hör dir das Band nicht zu Hause an, irgendwo, wo nicht mitgehört werden kann. Sie dürfen nicht darauf kommen, dass es von mir stammt. Klar. Die Papiere gelten für den Flug mit einer Militärmaschine, die im Moment noch jede Nacht um 23 Uhr von einem kleinen Flughafen der Air Force in Norfolk startet. Wie lange noch, das weiß Gott. Bis Montag, David, sind bei jedem Flug zwei Plätze für dich freigehalten. Nun musst du vorher absolut sicher sein, dass du deine Verfolger abgeschüttelt hast. Sonst gefährdest du zu viele Menschenleben. Hm. Am liebsten wäre es mir, du würdest in der Maschine von heute sitzen. Weil sonst bei jedem Flug, den du auslässt, zwei Sitze leer sind. Und das heißt, zwei Menschen weniger mitfliegen können. Wo landet die Maschine? Auf einem kleinen Flughafen in Holland. Hör jetzt besser auf zu fragen. Anne? Du bist ein mutiges Mädchen. Sie kommen jetzt nicht mehr, denen. An die Kerle von vorhin. Es ist nicht mehr nötig, dass du so tust, als ob. Ich tue nicht so, als ob. Das ist was anderes. Oh Gott, David, was machst du denn mit mir? Nicht da, mein Gott, nicht da. Bitte nicht. Doch, oh Gott. Ich habe die ganze Zeit telefoniert, während du weg warst. Hast du mich gesucht? Nein. Ich habe bei ungefähr 3 Dutzend ehemaligen Kollegen und Kolleginnen angerufen, um zu hören, ob man ihnen den Job auch angeboten hat. Und? Was haben sie gesagt? Nichts. Wollten sie sich nicht äußern? Nein, ich habe niemanden erreicht. Dann stimmt es also. Was? Na, nichts. Hör auf, dir Gedanken zu machen. Larry hat angerufen. Er bittet, dass du ihn zurückrufst. Und das werde ich auch machen. Larry? David! Wo hast du dich denn den ganzen Tag herumgetrieben? Ah, das geht dich einen nassen Staub an, Larry. Richtig, mein Junge. Hast du dich denn schon entschieden? Noch nicht, nein. Naja, wir unterhalten uns ja heute Abend nochmal über alles. Ja. Anne freut sich schon auf euch. Und sie wird uns irgendwas Aufregendes kochen. Aha. Wie geht es ihr denn? Oh, danke, gut. Ich glaube, sie hat sich verknallt in dich. Oh. Ich spreche nur noch von dir. Wenn das so weitergeht, dann werde ich noch eifersüchtig. Du weißt gar nicht, was du an dem Mädchen hast. Grüße sie bitte von mir, ja? Ja, danke, danke. Was macht Joanna? Ich meine, wie steht's mit ihr? Ich habe inzwischen ihr Händchen gehalten, befehlsgemäß. Befehlsgemäß? Aber sie ist doch ein reizendes Geschöpf. Wir bringen euch demnach in einem Zimmer unter? Ja, in einem. Und im Übrigen kannst du meinen Weinkeller nach Herzenslust plündern. Also bis später dann. Ja. Also? Fahren wir, ja? Wohin? Zu Larry. Ich glaube nicht, dass ich Lust habe. Aber wir haben es doch mal versprochen. Ich habe gar nichts versprochen. Aber ein paar Fragen wolltest du ihm noch stellen, weißt du nicht mehr. Und ich habe von der Stadt die Nase voll. Wir machen jetzt noch bei dir halt, damit du ein paar Sachen zusammenpacken kannst. Wo hat er sein Haus eigentlich? Bei Buckner Ratches. Dann fahren wir genau in die falsche Richtung. Ja? Wir fahren nach Norwich. Dann fahren wir eben nach Norwich. Also nicht zu Larry? Sieht nicht so aus im Augenblick. Würdest du mir bitte mal die Kassette einlegen? Welche? Die oben. Du hast ein Dutzend in dem Fach. Die links. Ja, die. Was ist da drauf? Das weiß ich selbst nicht. Ja? Hallo, ich bin's. Das ist Larry. Hallo. Ich glaube, ich habe jetzt den richtigen gefunden. Wen? Und wer ist der andere? David Ludlow. Das weiß ich auch nicht. David Ludlow? Bist du nicht bei Trost? Ich kenne die Stimme. Ja. Komm nicht in Frage, dass ich mit ihm zusammenarbeite. Ralph! Er ist einer von unseren besten Moderatoren. Inzwischen wohl der Beste. Inzwischen? Was? Außerdem wird er nicht mitspielen. Ich kenne ihn seit 10 Jahren. Und ich seit Oxford. Den kriege ich dazu, mitzuspielen, ohne dass er es merkt. Er ist der prinzipienloseste Egozentriker, der herumläuft. Hast du gehört? Vielen Dank, mein Freund. In unserem Unternehmen, oder wirst du sehen, wie er spurt? Ich dachte, wir waren uns einig, dass das Unternehmen nach meinen Vorstellungen läuft. Nach unseren, mein Lieber. Darüber waren wir uns einig. In unserem gemeinsamen Interesse. Hast du immer noch nicht begriffen, dass du mich und meine Gewerkschaft brauchst? Wenn das wir ist die Ralph. Zeitungen, Ralph, die kommentieren Sender nicht vor dem Wahl entplatzen lassen, wird ihr gar nicht erst an die Macht gekommen. Und wenn ich dir die BBC nicht gratis reingegeben hätte, könntest du dir deinen Rundfunk jetzt an den Hut stecken. Jetzt hör dir das an. Gratis reingegeben. Wenn du nicht gegen die 3 anderen, die bereit waren mitzumachen, Einspruch erhoben hättest, säße ich nicht 3 Tage vor Sendebeginn ohne ein Zugpferd da. Mit anderen Worten, Schluss jetzt mit Nein sagen. Ja. Star-Kult wird es sowieso keinen geben. Ohne Stars keine Hörer. Ich brauche einen Namen, der zieht. Richtig, Larry. Und der Letzte, der mir zur Verfügung steht, ist David Ludlow. Deshalb wollten sie dich haben. Du wirst Ärger kriegen. Nein, weil du mir den Ärger vom Hals halten wirst. Du nimmst besser zur Kenntnis, dass ich dich und deinen Rundfunk jederzeit auffliegen lassen kann nach bewährtem Muster. Und du nimmst zur Kenntnis, dass ich und meine Sicherheitsleute dich jederzeit aus dem Weg räumen können. So wie wir es mit anderen gemacht haben. Gott, einschließlich denen, die du dafür empfohlen hast. Diese Schweine, hör dir das an. Also schlage ich vor, du verzichtest auf alle Drohungen. Wir arbeiten bewährterweise zusammen. Montag 18 Uhr wird der Sendebetrieb aufgenommen. Mit David Ludlow als verantwortlichem Redakteur am Mikrofon. Montag 18 Uhr. Also gut. Aber ich warne dich. Wenn er aus der Reihe tanzt, kann es sein, dass er eines Tages nicht mehr zur Arbeit erscheint. Das Nicht-mehr-Erscheinen von Leuten, mein Lieber, ist und bleibt mein Ressort. Von wem hast du denn diese reizende Aufnahme bekommen? Bitte frag mich nicht, ich kann es dir nicht sagen. Der prinzipienloseste Egozentriker, der herumläuft. Dieser dreckige. Oder ist es wahr, was er sagt? Das werden wir in Kürze herausgefunden haben, oder? Was würdest du davon halten, wenn wir nach Holland reisen? Wann? Ja, sozusagen jetzt gleich. Was wollen wir in Holland? Leben, Joanna, nur leben. Ist dir ein dunkelblauer Citroën vor meinem Haus aufgefallen? Nein. Kannst du dich mal umsehen, ob uns ein dunkelblauer Citroën folgt? Ja. Und jetzt erinnere ich mich auch, dass er schräg gegenüber geparkt ja, hat. Dann wollen wir mal versuchen, ihn loszuwerden. Wenn du noch so lange aufs Meer hinausstarrst. Ich fürchte, Holland wird nicht auftauchen, David. Wir sind sie nicht losgeworden, nicht wahr? Nein. Er parkt 200 Meter hinter uns. Wahrscheinlich sehen sie uns mit einem Fernglas zu. Ich erinnere mich, irgendwo gelesen zu haben, dass in dem Moment, in dem die Sonne den Horizont berührt, die Natur zum Stillstand kommt und ihrem Schöpfer huldigt. Und dass er sich vernehmen lässt. Ich traue meinen Ohren nicht. Jawohl. Mein erster Nicht-Nachrichtengedanke seit Jahren. Offenbar verbirgt sich unter all dem Quatsch irgendwo doch noch ein Mensch. Unter dem Schutt von Nachrichten wurden heute an der Küste von East Anglia menschliche Lebenszeichen ausgemacht. Du weißt, was ich an meinem Beruf immer das wirklich Aufregende fand? Die Zusammenarbeit mit mir. Die Tatsache, dass man eine Neuigkeit vor allen anderen erfuhr und sie dann der Öffentlichkeit mitteilen konnte. Ja? Inzwischen sehe ich uns mehr als Aasgeier. Als was? Als eine Spezies von Leuten, die von dem leben, was andere irgendwo getan haben. Beziehungsweise dem, was anderen angetan wurde, ohne dass man selbst das Geringste mit dem jeweiligen Ereignis zu tun hat. Bis jetzt. Bis jetzt. Nur erfährt niemand mehr etwas davon. Ich bin gespannt, was er sagen wird. Larry! Gott, wenn er sich zeigt. Seid fruchtbar und mehret euch. Oder zieht die Schuhe aus. Ihr wandelt auf geheiligtem Boden. Oder sonst irgendwas Praktisches. Ich versuche ja nur, dich ein bisschen aufzumuntern. Mein Gott, Joanna. Was würde ich ohne dich machen? Ich glaube, ich liebe dich. Mit deinem ganzen Herzen? Und deiner ganzen Seele? Und meinem sonstigen Zubehör. Du nimmst die Flugpapiere an dich. Versprich mir, dass du fliegst, wenn ich es nicht schaffe. Dich werden sie nicht beschatten. Ich glaube, ich weiß jetzt, was ich tun werde. Martini herumgelippt und ständig gefragt, was du nur los hast. Ja, hab ich. Wir wollten gerade mit dem Essen anfangen. Ja, Larry, aber bevor wir anfangen, tu mir einen Gefallen und schaff mir die Gorillas vom Hals, ja? Welche Gorillas, David? Die zwei Kerle in dem dunkelblauen Citroën, die gehen mir auf die Nerven. Oh, David, das sind deine Leibwächter. Du bist jetzt ein wichtiger Mann. Ah. Das Land braucht dich. Wenn du einen Unfall hast, dann kann ich doch nicht zulassen, dass du irgendwo im Straßengraben ohne Hilfe umkommst. Was wollen Sie trinken, Jana? Dasselbe wie David. Ja, ich fange gleich mit deinem Wein an. Wie üblich. So. Ist das dein Bester? Ich habe den ganzen Keller voll davon. Ja, na, schon gut. So. Bitte? Okay. Enden wir auch? Ja, aber natürlich. Wir sind entzückt, dass ihr es doch noch geschafft habt. Was, Anne? Ja, und ihr müsst natürlich über das Wochenende bleiben. Das hatten wir eigentlich nicht vor. Aber wir, Joanna, wir haben uns ganz auf sie eingerichtet. Und was sie sich sonst auch noch vorgenommen haben, müssen sie jetzt auf Montag verschieben. Zum Wohle. Ich verstehe schon, wir sind hier gefangen. Gefangen? Was sage ich denn? David, er kann einfach keine Pointe auslassen. Was, Anne? Nein, nein, David, ihr seid unsere herzlich willkommenen Gäste. Wir haben eine Menge, worüber wir reden müssen. Hat er Ihnen gesagt, woher wir uns kennen? Schütte den Wein nicht so in dich hinein, Joanna. Ja, aus Oxford. Wir haben uns immer in den Geschichtsseminaren getroffen. Aber er hat sich mehr für die Mädchen interessiert als für seine Vorlesungen. Was? David? Das war wirklich gut. Und das Essen war hervorragend. Ja, es war einfach köstlich. Das freut mich. Noch Käse, David. Um Gottes Willen, nein, danke. Aber etwas Kaffee, wenn noch etwas aber da ist. Aber natürlich, alles vorbereitet. Tja, David. Ich freue mich, dass wir nach so langer Zeit endlich mal aus unserer Bekanntschaft Nutzen ziehen Du kannst können. Dir den ganzen Quatsch sparen, Larry. Ich bin gekommen, um den Vertrag zu unterschreiben. Entschuldigung. Du auch Kaffee, Larry? Ja, Anne, gern, natürlich. Bitteschön. Danke. Das gibt's doch nicht, David. Das kannst du nicht. Heißt das, dass Sie nicht interessiert sind, Joanna? Ich habe Ihnen beiden einen Job. Ach, Sie können mich mal mit Ihrem Job. Halt den Mund, Joanna. Ich habe dir gesagt, sei vorsichtig mit dem Wein. Du musst dir entschuldigen, Larry, aber die Sache mit der BBC gestern hat dir schwer zugesetzt. Ach, ja, sie braucht dringend Ferien, glaube ich. Nicht, Joanna? Lass mich in Ruhe. Aber sicher, Joanna, niemand drängt sie. Niemand. Sie haben aber doch nichts dagegen, dass David anfangen will, oder? Er hat recht. Du bist wirklich der prinzipienloseste Egozentriker, der mir jemals... Halt jetzt endlich den Mund, Joanna. Moment. Augenblick. Der prinzipienloseste Egozentriker? David, wann hätte ich denn das gesagt? Ja, gar nicht, natürlich. Das hätte ich dir doch nicht zugetraut, Sie David dummes Zeug. Aber nur zu, Joanna. Du bist doch der größte Rundfunkstaat des Joanna, Jahrhunderts. Ich bitte dich. Und was man von ihm zu halten hat, der Informations... Er hat mich geschlagen. Ann, schaffen Sie sich aus. Ich flehe Sie an. Sie dreht ja... Mein Gott, haben Sie das gesehen, Ann? Machen Sie sie ins Bett oder sowas. Und rühr mich nicht an, lass mich los. Beruhigen Sie sich irgendwie, bitte. Kommen Sie, Joel. Man will uns hier keine nicht mehr. Szene. Kommen Sie, mich in Ruhe. Larry, entschuldige bitte. Ja, ja. Das war noch nicht das letzte Wort zwischen uns, Ann. Doch, kommen Sie schon, bitte. Dann finden Sie das letzte Mal ein, ja? Völlig aus den Fugen seit gestern. Mhm. Vergiss den Auftritt, bitte. Soll ich jemanden kommen lassen, der sich um Sie kümmert? Nein, nein, nein, nein. Bring jetzt lieber den Vertrag. Und einen Cognac. Ich möchte nur schwarz auf weiß sehen, dass ich nicht weniger habe als bei der BBC. Erstmal den Cognac, David. So. Es sind 5000 mehr als bei der BBC, David. Ich weiß doch, was du uns wert bist. Daran tust du gut. Dazu kommen natürlich noch ein paar Extras. Also sind deine Dienstvilla. Mir genügt es, wie ich wohne. Und das überlass mal besser meinem Urteil, mein Lieber. Was dir zusteht, ist nicht Komfort, sondern Luxus. Deine Sachen werden morgen mit dem Möbelwagen abgeholt. Auf unsere Kosten, selbstverständlich. Außerdem steht dir ein Dienstwagen zu. Und zwar ein Rolls-Royce. Fahre ich nicht gerne, es ist da viel zu unhandlich. Aber David, du wirst ihn doch nicht selber fahren, um Gottes Willen. Ein Chauffeur bringt dich jeden Tag hin und zurück. Ah, ich verstehe. Und dein Butler wird sich um deine häuslichen Angelegenheiten kümmern. Und Butler und Chauffeur treten bereits morgen ihren Dienst an. Oh, nein, lieber David. Den haben sie gestern schon angetreten. Jetzt sag mir nur noch, dass sie in einem dunkelblauen Citroën herumfahren. Erraten, mein Lieber. Tja, du hast wirklich an alles gedacht, Larry. Freut mich, dass wir uns so gut verstehen. Wie lange hast du das Ganze schon im Sinn? Seit Oxford, mein alter Junge, seit Oxford. Auf dein Wohl. Achtung, Sprechprobe 1. Zieh ein bisschen höher, zwei, George. Spiel jetzt mal Musik rein. Das Letzte an Ausrüstung ist das ja nicht gerade reif. Mir das Vorletzte. Ein Stück tiefer das Mikro, denn so kriege ich nicht genügend drauf. Ja, Moment, das Mikro mal zuziehen. Passiert. Zuziehen das Mikro. Leicht gesagt. Der Regler klemmt. Vielleicht kümmert sich da mal einer drum. In 7 Minuten ist Zentrum. Wo ist denn eigentlich David Ludlow? Ich brauche dringend seinen Stimmpegel. David Ludlow, bitte schnell ins Studio. David Ludlow, bitte schnell ins Studio. Wo ist er denn verflucht? Da ist er. Ich habe ihn den ganzen Nachmittag hier herumwimmeln sehen. Holt sich einen Kaffee, wie ich ihn kenne. Oder vernascht noch schnell was Süßes. Soll doch mal einer auf der Toilette nachsehen. Ach, jetzt fällt mir ein, der wollte ja telefonieren. Okay, Stan, halte dich für die Stationsansage bereit. Wir hauen Musik rein, bis er aufgetaucht ist. Ach, das Achter funktioniert wenigstens. Ein Gepäckstück, Joanna. Haben Sie nicht eine große Handtasche? Sowas hier wie meine. Ja, bitte? Joanna? Nein, hier ist Anne. Sind Sie denn nicht im Sender, David? Doch, doch, gib sie mir bitte rasch. Ich will nicht mit ihm sprechen. David, ich Joanna... Ich hab's gehört, bring sie weg, Anne. Du weißt schon, bitte, heute noch. Versprichst du mir das? 6 Uhr. Hier ist Radio Neues Britannien. Ja, ist gut, ich verspreche es, David. David, wo steckst du denn? Wir suchen dich. Ja. Komm, du bist dran. Ich komm schon lange. Da ist ja unser Held. Trotzdem wundert mich, dich hier zu sehen. Dass du hier bist, wundert mich nicht. Das passt ja genau. In 5 Sekunden bekommst du Rotlichtbild. 5 Sekunden, okay, George. Guten Abend, hier spricht David Ludlow. Ich wollte Ihnen, meine Zuhörer, jetzt zunächst Wellenlänge und Kilohertz von Radio Neues Britannien nennen, wie das so üblich war im guten alten Dampfradio, aber ich habe Sie vergessen. Nein, es gibt gar keine, um ehrlich zu sein. Alles hängt, alles drängt sich an einer Leitung. Anne, was sagt er denn da? Entsetzlich. Der Alte geblieben bin, möchte ich sagen, dass Anne, was redet ihr denn für ein Zeug? Das ist ja nur noch traurig. Und denjenigen, die damals all die Gerüchte über meine Person in den Gazetten gelesen haben, kann ich jetzt, da ich nicht mehr unter Vertrag bei der BBC bin, gestehen, dass diese Gerüchte der Wahrheit entsprechen. Vor allem, was die Gerüchte über eine angebliche Affäre mit meiner reizenden Kollegin Joanna Foster betrifft. Ach. Die sind mehr als wahr. Ich glaube, ich habe ihr sogar einen Heiratsantrag gemacht. Und wenn nicht, mache ich ihn hiermit. Bitte es ihr zu sagen, falls sie nicht selbst zuhören sollte. Radio Neues Britannien hat vorgeschlagen, dass wir hier zusammenarbeiten sollen. Aber Joanna war unbezahlbar. Ja, ich habe ja gewusst, was wir an ihm haben. Jetzt hat er seinen Ton gefunden. Augenblick erholt sich Joanna Foster von einer gefährlichen Krankheit, bekannt als Rundfunkeritis. Gentlemen, einen besseren Start hätten wir uns gar nicht wünschen können. Kurzum, Sie müssen sich leider mit mir allein begnügen. Aber ich verspreche Ihnen, wenn es langweilig zu werden droht, meinem Tontechniker George ein Zeichen zu geben, dass er ein Musikbaron hat. Darauf kann er sich verlassen. Es wird Sie interessieren, nehme ich an, was sich in der Welt und in diesem Land ereignet hat, seit Sie zum letzten Mal Zeitung gelesen oder Nachrichten gehört haben. Ich wende mich also zunächst einmal der Vergangenheit zu, um dann möglicherweise ein bisschen die Zukunft zu prophezeien. Bin ich aber neugierig. Tatsache ist, solange Sie mich hören, ist noch nichts verloren. Was quält er sich denn da für einen Blödsinn ab? Machen wir aufs Exempel. Vor 4 Monaten hat sich das Land eine Regierung der nationalen Einheit gegeben und das mit einer in der Geschichte Englands noch nie dagewesenen Stimmenmehrheit von 87%. Worauf will er denn hinaus? Damit lässt sich natürlich regieren und diese Regierung unternimmt auch eine Menge, seien sie versichert, um Ordnung zu schaffen und sicherzustellen, dass die Mehrheit beim nächsten Mal noch höher liegt, wobei das anvisierte Ziel 99,9% sind. Volle 100% würden ja wirklich zu dumm aussehen, nicht wahr? Hörst du, Joanna? Auf dieses Ziel arbeitet sie nicht, indem sie die 13% Nein-Stimme teils unter Druck setzt, teils einfach eliminiert. Oh, er begeht Selbstmord. Nach vorsichtiger Schätzung wurden bisher 300.000 dieser Personen entweder ermordet oder in ein Internierungslager auf den Hebriden verschickt. Dies, weil sich die Regierung Namen und Adressen sämtlicher Gegenwähler verschafft hat. Ausschluss! Sofort abschalten, verdammt! Der Regler klemmt, ich kann das Mikro nicht zuziehen! Ja. Schalten Sie doch ab, verdammt nochmal! Das Mikro nicht zuziehen, weil ich heute Nachmittag dafür gesorgt habe, dass es sich nicht zuziehen lässt. Um mich zum Schweigen zu bringen, müsst ihr schon das ganze Studio in die Luft jagen. Raus, ja, hol dich da raus! Machen Sie doch mal, ich kann nicht aus dem Studio rauszuholen! Versuchen Sie doch, jemand, der lässt sich einfach nicht hochschieben! Ja, tun Sie doch was! Die Sicherheitspolizei besitzt Schlüssel zu jeder Wohnung und jedem Haus. Mein Gott, was macht er bloß? Apparate installiert, um die Bürger mit zensierten Informationen oder besser Lügen zu füttern und um zu verhindern, dass sie irgendeinen anderen Sender empfangen können. Diese Radios enthalten außerdem Mikrofone. Jedes Wort, das sie bei sich zu Hause sprechen, kann mitgehört werden. Ewig! Wo sind die Sicherheitsbeamten? Können wir Musik bekommen, verdammt nochmal! Ich kann doch das Mikro nicht zuziehen! Ja! Siehst doch, hol sie den Kerl da raus! Hier spricht David Ludlow und dies ist möglicherweise die letzte freie Nachricht, die Sie empfangen können. Erinnern Sie sich bitte an meine Worte, dass noch nichts verloren ist, solange Sie mich... hören! David! Solange Sie mich hören! Damit hast du nicht gerechnet, was, Larry? Aber ich habe dir ja ein spannendes Programm versprochen. Und dieses Programm, meine lieben Hörer, ist live. David! Jetzt, George, kannst du die Musik abfahren? Oder von mir aus, greif doch selbst in die Tasten.